Das sind unsere Schlagzeilen. ASB übernimmt Rettungswache, erfolgreiches Jahr für Jazzclub und Sulingen schlägt Dören. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Morgen. Der Arbeiter-Samariter-Bund betreibt ab Januar den Rettungsdienst in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya. Der Landkreis hatte ihn dieses Jahr neu ausgeschrieben. Die bisherigen Rettungsdienstmitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz übernehmen andere Aufgaben, unter anderem in Nienburg und im Südkreis. Entlassungen gibt es keine, so DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Martin Krone. Die Rettungswache bleibt am bisherigen Standort an der Von-Kronenfeld-Straße. Das Jahr 2015 war für den Jazzclub Nienburg noch erfolgreicher als 2014. Es konnte nicht nur eine Steigerung im Umsatz, sondern auch eine Steigerung im Zulauf von Gästen verbucht werden. Maßgeblich dafür waren die Auftritte von vielen jungen Bands wie Friday Flashback und Sticky Jam. Mehr dazu von Geschäftsführer Arthur Schröder. Wir haben in diesem Jahr noch mehr Konzerte gehabt, nicht nur im Regelfall aus unserem Programm heraus, sondern wir bieten den Nachwuchs eine Open Stage an. Und das haben wir in diesem Jahr noch mehr gemacht als im letzten Jahr. Und wir werden das mit Sicherheit im nächsten Jahr 2016 auch wieder aufgreifen, sodass auch junge Leute, Nachwuchsband und so weiter immer wieder ein Forum haben, um hier wieder aufzutreten. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern um 16.30 Uhr zu einem Brand im Nordertorstriftweg in Nienburg gerufen. In einem Elektroherd hatte sich Öl entzündet. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer erloschen werden. Für die anrückenden Kräfte wurde Rückalarm ausgelöst. Zu Personen- oder Sachschäden ist es nicht gekommen. Und wir kommen noch zum Sport. Das Hallenfußballturnier in Stolzenau war ein voller Erfolg. Im Turnier der zweiten und dritten Kreisklassen sicherte sich der FC Sulingen gegen den TuS Dören den Turniersieg. Der TuS Dören konnte in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielen. Im 9-Meter-Schießen behielten jedoch letztlich die Jungs aus Sulingen die Nerven. Im Spiel um den dritten Platz gewann der TSV Lemke mit 4:2 gegen die SG Wendenborstel. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.